Ich fühl dich ja gay wie schon, das ist einfach nicht angebracht, verstehst du? Man packt ja auch nicht nur Handschuhe in sein Handschuhfach. Wieso sagst du, seist ein Rapper, wenn du scheinbar nicht rappen kannst? Gib alles, Digga, streng dich an, kopier mein Flow und leck mein Schwanz. Mein Shit wie ein Filterblatt, damit shit man wie ein Flächenbrand. Und steck dich an, das versteckt dich dann im Pentagramm. Und denk daran, dass du nur ne wertlose Fotze bist. Jetzt ohne Scherz, du hast meinen Kopf gefickt, doch ich bin Optimist. Also betäub ich mich mit Dot und Wodka, bis ich blau und grün bin, doch merk trotzdem nichts. Ich drop den Shit, kein Top, den Hits, aber Boss im Biss. Bring immer noch Lerns bei dem, deine Bitch aufs Kotzen kriegt. Und wenn du nicht bereit für wie bist, lieber prompte nicht. Deine Gang will Stress, du bist nur ein erbärmlicher Clown, fast wie Menderes. Wir können dich gerne mal hauen, frei nach NCS, yeah. Ja, deine Sache ziehst du durch, aber fick nicht mit uns. Lädt eine Waffe, lädt die Kasse ab, aber fick nicht mit uns. Spiel den Hahn auf den Straßen ab, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Clique ist gebumst. Ja, deine Sache ziehst du durch, aber fick nicht mit uns. Lädt eine Waffe, lädt die Kasse ab, aber fick nicht mit uns. Spiel den Hahn auf den Straßen ab, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Clique ist gebumst. Bitch, es ist lit zu dem OM. Ich will ganz weit nach oben, so hoch wie der Mond. Aber statt erfolgreich zu sein, mich nur pausenlos und ich denk mir besser als gar nichts, was denn hier los? Doch ich ficke alles weg, wenn es sein muss. Du schreibst unter Zeitdruck, ich auch, aber kriege den gebraucht für die Reinkunst. Sowas nennt man Leistung, denn im Gegensatz zu deinem ist mein Flow immer kreisrund, dreht sich im Takt. Deiner stolpert vor sich her, ich klau mir ein neues Bike, wenn man alles nicht mehr fährt. Doch ich lasse kacke sein, ich wurde besseren belehrt. Ich ziehe nachts los und mache Kofferräume leer. Doch ich bleibe locker, auch wenn das Blau nicht schimmert. Hab ich Kraut gewählt, der Dicker klau ich die Sicht in deiner Frau und Kinder und verschwind nach Haus für immer. Denn das Letzte, was sie brauchen, ist ein Bausparwichser. Deine Sache ziehst du, ich aber fick nicht mit uns. Hätt eine Waffe, leer die Kasse ab, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haken auf die Straßen ab, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Clique ist gebumst.